Jetzt soll es mal richtig regnen, ne? Ja, Spannung brauchen wir. Ist es Neumond oder was? Nee, Samstag ist es. Genau beim Wechseln. Wenn Deutschland geht und England kommt, Englisch kommt. Neumond. Auch da mal, da hören sie nicht zu. Nee. Auch da klappt es nicht. So. Nichts Neues, oder? Ja, wer hat die Morgenandacht noch dran gedacht? Durchgedacht? Johannes und seine Tasse. Ja. Es gibt kein Johannes ohne Tasse. Weil der Täufer braucht was zum Taufen. Das ist Johannes der Säufer übrigens. Seine Ikonografie. Er schwärzt alle an. Schon wieder abgegangen? Musst du hochmachen. Hast du Strom? Nein, mach hoch da vorne den ersten. Der muss hoch. Ja, jetzt, aber. Eben war er wieder weg. Ja, war wieder weg. Schweinebande, irgendwer. Wer hat hier den magischen Elektrofinger? Wer hat an dem Strom gedreht? Ist es denn wirklich schon so? Na gut, ja. Die Damen liegen wieder, horchen an der Matratze, die Malediven. Hey, Malediven, die hören es dann später. Weißt du, was Malediven sind? Dieven von Malle. Die liegen. Jetzt ist der Strom schon wieder raus. Aber nur weil du da liegst. Seitdem du da bist, springt der Strom weg. Gestern war das nicht. Jetzt ist ganz weg. Jetzt ist er da raus. Jetzt bleibt eine Waschmaschine am Laufen oder sowas. Oder ein Heizer. Er bleibt nicht. Jetzt bleibt er. Ich sehe es immer in der Letzte. Das ist ja spukend. Was sagst du dir dann, wenn ich sehe? Er spukt. Nur weil du da sitzt am Boiler. Ja, vorher war gar nichts hier. Ja. Still. Still ruht. Du guckst nicht zum Heiß. Dem was? Ja. Du guckst nicht zum Heiß. Ja, da muss ja irgendwas laufen. Den Boiler ausmachen. Ist der Boiler ausgemacht? Naja, ich nehme heute Abend das Ding mit, dann brauche ich auch keinen Strom mehr. Stecke es woanders rein. Hat er denn jetzt noch Saft? Ja, ja, aber das Ding hat keinen Akku. Eine Batterie, ob die geladen ist. Ja, wenn nichts draufkommt. Ja, dann soll es halt so sein. Nimm mal alle runter. Mach mal alle runter, mach mal hoch vorne. Und jetzt, wenn das läuft. Mach mal den ersten hoch. Und wenn es dann wieder runter, den zweiten hoch. So, jetzt lass mal nur so. Mal gucken, ob wir dann. Das wäre es jetzt. Was? Ich bin Strommeister, meinst du? Ich bin Stromer. Durch die ganze Zeit. Ist doch noch an. Das war ein anderer Klicker. So, jetzt aber. Eure Energie ist so hoch. Ihr lässt alles rausspringen. Überhaupt Prakash, seitdem. Auf die kurze Rippe gibt es einen kurzen. Ja. Da bist du ja im Dunkeln auf Toilette gegangen. Nee, ich habe eine Stufe verpasst und gestürzt und dann. Klack, lag er da. Treppe runter. Geht schon. Jetzt sind wir. Das hat doch gearbeitet, ja. Stufe runter und dann peng. Angeblaut. So, wo waren wir heute Morgen stehen geblieben? Oder liegen geblieben? Ja, hat einer. So. Hat einer einen Fernseher dabei? Ich brauche noch so einen Taschenfernseher mit dem Bluetooth im Ohr und dann, wenn keine Fragen kommen, gucke ich dann, ich klag dich an oder so. Wenn ich nachmittags mal wirklich kurz durchgehe und gucke mir diese ganzen was da gibt, Ordnungshüter auf der Hut oder die schlimmsten Fälle meiner Zollfahndung. Oh Gott, Deutschland ist echt. Das ist echt das Schlimmste, was man im Moment sich vorstellen kann. Wenn man nur Fernsehen guckt, denkt man, man ist echt. Da will man nie wieder hin. Nee. Ja? Das ist wirklich schlimmer Paranoia. Es ist echt eine Wahnsinn. Ja. Oh, Ordnungshüter, schlimmste Fälle von 13, 14. Oder ich klag dich an. Verklag mich doch. Ja, da kommt dann der Nächste dann. Was gibt's noch? Richter, selten, Richter, irgendwas. 5 Richter sitzen irgendwo und machen dich fertig. Bleib still. Was? Das sollten sie wirklich mal, ja, in den Krimis dann, wenn einer da steht, deine Stimme drauf. Bleib stehen oder ich schieße. Auf Französisch. Hinterhoch. Hinterhoch. Hinterhoch. Sie sind verhaftet. Das ist komisch, dass Deutsche denken, das wäre erotisch, oder? Nein, Französisch. Das könnte was Erotisches sein, ja. Da könnte man. Hände hoch. Sie bewegen sich in einer Grauzone. Ja. Deutschland. Aber Christa gefällt's da. In der Fasanenstraße. Gut. Berlin hat immer noch nichts. Alle leere Versprechungen liegen rum. Christa hat ihre Liste auch abgearbeitet. Jetzt schon, mittwochs. Wir haben noch bis gerade die zweite Hälfte angebrochen. Gisela ist auch ruhig geworden. Noch ruhiger als sonst. Also ich habe eine Frage. Ja, Gott sei Dank. Ich habe bei dieser Gardale eben auch eine Stelle, die ich nicht richtig verstanden habe. Er spricht davon, dass die fünf Elemente und so weiter die Süße des Seins, also dass man die Süße des Seins durch die fünf Elemente spüren kann oder erfahren kann. Und dann sagt einer, ja, aber ich dachte immer, man sollte sich auf das Bewusstsein konzentrieren. Und dann sagt der Nisargadatta sinngemäß, nee, dann schmecken Sie die Süße des Seins nicht, richten Sie Ihre Achtsamkeit auf den Körper. Und ja, also das habe ich nicht ganz verstanden. In welchem Buch war das denn? Eben das letzte, das bevor ich war, eben. Da sagt er das. Es gibt eine Stelle eben, wo er über den Körper spricht. Das ist genau die. Ah. Also schon spricht er. Ich kenne den Übersetzer, aber ich muss ihn mal fragen. Ich hab's nicht verstanden. Warum das? Wenn du was schmecken willst, kannst du ja nur schmecken mit den Sinnen, in der sinnlichen Wahrnehmung. Genau. Ja. Weil im Bewusstsein, da gibt es ja nichts zu schmecken. Genau. Also wenn du überhaupt Süße irgendwas schmecken willst, ob Süße oder Bitterheit, kannst du das nur durch den Körper. Also durch diese fünf Sinne, die du, diese Kamera. Keine Ahnung, in welchem Zusammenhang das war. Es kommt darauf an, was war vorher, was die Frage war oder der Umstand. Ja, das ist mir noch so hängen geblieben, wo ich halt dachte, der Körper ist plötzlich. Ja, wenn du morgens nicht wach wirst, kannst du auch nichts erfahren. In der Hinsicht. Oder? Du brauchst ja ein Werkzeug zur Erfahrung. Mhm. Aber dann das letzte, die letzten Sätze, jetzt verlässt mich sogar das Ich Bin, also das I Am, das, und es ist immer noch keiner da, den es kümmert. Ja. Ja. Dazwischen machen wir was draus. Ne? Also kümmert sich da vorne noch, ob du die Sinne, ob du die Süße schmecken willst oder ob du. Man kommt ganz durcheinander. Eben. Das ist fast wie Koran, den ich nicht lösen konnte. Nee, du wirst es auch nicht lösen, weil es also eine Art Paradox ist. Es ist immer paradox. Ja. Du wirst es nie das eine ohne das andere haben. Also wenn du im Traum, du kannst dich nur im Traum erfahren, also wenn du, egal was du erfahren willst, du wirst es nur im Traum können. Also das, was du bist, wirst du dich nie erfahren. Also, und das kümmert sich nie. Und wenn sich was kümmert, ist das kümmern nur im Traum. Der Schmecker, das Schmecken und Geschmäckte, den gibt es nur im Traum. Also der hat eben nur dieses Werkzeug hier zur Verfügung oder die fünf Sinne dafür. Die Elemente und die verschiedenen Körper, die er dann als wie er sich erfährt. Weil es sind alles Traumkörper und von dem ersten Träumer. Aber das, was eben, was du bist, das hat sich nie um etwas gekümmert. Das ist der letzte Satz dann. Jetzt verlässt mich sogar noch das Bewusstsein, also das Sein Ich, und es kümmert immer noch keinen. Weil der Kümmerer, der hat sich um den Körper gekümmert und um Dings. Aber mit dem Körper, mit dem Ganzen geht auch der. Auch der Träumer geht mit dem Geträumten. Aber es gibt, ist das, was du bist, das kümmert uns immer noch nicht. Also das heißt, es gibt da keine Brücke, es hat keine Konsequenz für das, was du bist. Hat es nie gehabt. Aber wenn Erfahrung ist, dann gibt es eben die Notwendigkeit nur für den geträumten Träumer, der so oder so träumt. Also für den Erfahrenden, aber das, was der Parabrahman oder der absolute Träumer, der absolute Seher ist, der kümmert sich um gar nichts. Der erfährt auch nichts. Da gibt es auch nichts erfahren oder irgendwas. Das, was du erfahren nennst, das ganze Geschichte von irgendwelchen Sinnen, gibt es nur für diesen ersten, für Brahman, kannst du sagen. Oder Die ganzen Götterwelten, Vishnu und Shiva und Dinge, und das ist Atma, das ist alles nur im Traum. Und da gibt es dann verschiedene Dimensionen von Erfahrung, von sinnlichen oder nicht sinnlichen. Oder, weil wenn du Leere erfährst, kannst du es auch nur sinnlich erfahren, eben in der Nichterfahrung. Aber auch das ist immer noch Teil des Traums. Von da die Sinnlichkeit. Und wenn du die Süße erfahren willst, kannst du es auch nur, die Traumsüße kannst du erfahren, weil das, was die Süße ist, wird sich nie erfahren und braucht sich auch nicht zu erfahren, um die Süße zu sein. Aber das, was Süße erfahren will, kannst nur hier. Das ist der Hinweis dann, dass der, du kannst dich eben nur als relative Süße im Körper erfahren. Aber die ist dann natürlich auch mit, verbunden mit Bitter. Weil nur im Gegensatz vom Bitter kannst du Süße erfahren. Weil wer würde sonst sagen, das ist süß und das ist nicht süß? Oder wer würde überhaupt was bezeichnen als süß? Nur einer, der süß und bitter kennt. Gut und schlecht, oder anwesend, abwesend und das Ganze, was damit kommt. Also, ich glaube, da hat er darauf hinter, aber... Ich werde demnächst auch einen Nisargadatta-Erklärungskurs geben. Wie lese ich Nisargadatta richtig? Oder irgend sowas. Mich hat was Ähnliches auch manchmal irritiert. Da gibt ja auch manchmal ganz praktische, ja, eben. So ganz praktische Sachen. Ich habe diese 5 Sinne immer verstanden als ganz praktisch eigentlich. Mhm. Oder wenn er spricht davon, mach deine Arbeit so gut du kannst. Für ganz praktisch einfach. Ja, schau, oder schau für deine Familie, sagt er doch auch. Schau für, wenn du Kinder hast, schau für deine Familie. Oder wenn so. Du ein Haus hast, halte es. Ja, ja, so ganz praktisch. Bist du ein Haushälter? Nee, aber das kann man, da finde ich auch gut, dass man das eine mit dem anderen vermixt und immer sagt, das brauchst du doch gar nicht, das brauchst du doch gar nicht. Er spricht gleichzeitig zu dem und zu dem. Also das musst du, das brauchst du gar nicht. Deine Natur hat gar keine Notwendigkeit, aber das, was du dich jetzt erfährst, hat jede Art von Notwendigkeit. Das hat auch Familie, das hat den ganzen sinneslichen, den ganzen Scheiß an der Backe. Aber das heißt nicht, dass deine Natur deshalb irgendwas gewinnt dabei oder verliert. Also ja, im Traum, da gibt es, bist du ein Haushälter, ein Sohn, ein Vater, ein was auch immer, als was du dich erfährst, aber als das, was du bist, vollkommen irrelevant. Also ja und nein, es ist immer ja und nein. Ja, du musst was tun, und wenn du was tust, tu dein Bestes. Das ist doch ein guter Ratschlag. Ich weiß nicht, was du überhaupt anders machen kannst, aber... Du versuchst immer mit. Die Intention ist immer gut, aber das Resultat ist, kann keiner kennen. Aber die Intention ist immer gut. Also jede Intention ist gut, bloß möglicherweise das, was da rauskommt, darüber kann man sich streiten. Und meistens öfter kommt nicht das raus, was du möchtest. Oder vorwiegend. Aber die Intention ist gut. Du möchtest gut sein. Aber ob du es kannst, also auch in den Augen anderer oder in deinem Standards, wenn du das Ergebnis nicht fürchtest oder darauf nicht gezielt bist, dann ist es vollkommen irrelevant. Dann tust du dein Bestes, aber ohne die Erwartung eines Gewinns oder eines Vorteils. Das nennt man Meditation, da hat er ständig vor geredet. Die Meditation ist die Aktion ohne Intention, also ohne Erwartung eines Ergebnisses. Also Handeln ohne Erwartung eines Ergebnisses. Also in dieser praktischen Welt von Träumen ist das das Beste, was du erreichen kannst. Erwartungslos sein. Aber wenn du dadurch erwartest, indem du das bist, dich wieder zu erreichen, nämlich dich das als das zu realisieren, dann hast du schon wieder dein Problemchen. Also wenn du jetzt meditierst und denkst, durch Meditieren werde ich dann das realisieren, was ich bin. Und wenn ich mir realisiert habe, was ich bin, dann geht es mir immer gut. Dann hast du, dann wird es wieder so ein Geschäftsding. Und dann bist du ein Handelnder, mit einem Shop, also mit einem Laden, der dann was verkaufen will und sich selbst verrät eigentlich damit. Ah ja. Aber es ist sowieso, wenn du da, auch bei Ramana, wenn du welches Buch du gerade liest und wer es geschrieben hat, wer es übersetzt hat, dann kannst du es. Und dann muss ich hier sitzen und dann noch, naja, erklären Sie bitte mal. Ich komme da durcheinander. Ja, das finde ich aber gut, dass die bringen dich total durcheinander. Absolutes Chaos. Wie Christus. Thomas Evangelium, ich bringe das totale Chaos. Wo hast du, was liest du eigentlich mal? Ich bin oder was liest du? Das Neueste von Johnny Dunn. Die letzten Worte, die letzten Tage von Pompeo. Pompös. Ja, das war ganz gut, aber habe ich mal vor 10, 15 Jahren in Englisch gelesen. So ein ganz dünnes Ding ist das eigentlich. Welches ist das? Was? Welches? Die letzten Tage. In Englisch The Last Days? Nee, das heißt anders. In Englisch The Last Days. Jetzt kommt Johannes wieder, will genau wissen. Wie heißt denn das im Englischen? Die letzten Tage. Das war das erste Ding, was Jim Daniel selber zusammengeschrieben hat? Oder das Ding, was lange frag mich doch nicht so viel Scheiße. Woher soll ich das wissen? Das letzte Buch, vor 15 Jahren, da habe ich jetzt noch das Vorwort im Kopf oder was und wo es herkommt. Das ist Johannes, der penibelste Mensch, den ich kenne. Der muss jedes genau einordnen. Er hat Ordner zu Hause, da träumst du von. Die ganze Wand ist voll und ist gar nicht da. Die Wand ist nicht da, die Wand ist auch nicht da. Er hat die ganze, was hast du jetzt, die irgendwelche Vigitas hast du da durchge... korrigiert. Der hat die ganze Yoga Vashishtha korrigiert. Hat alles Falsche rausgenommen, nichts mehr übrig. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Bei Johannes bleibt nichts übrig. Was, der weiß nicht, wo er das gelesen hat, wo er es her hat, weg damit. Kann es nicht sein. Der muss genau die Artikelnummer und in welchem Jahr, welches Ding und durch. Da müsste weg. Also wenn irgendeiner mal ein Buch schreibt, gibt es nicht Johannes. Da bleibt nichts mehr übrig. Gibt es Christa, die freut sich. Ich schreibe noch was dazu. Die macht Bemerkungen. Dann verdoppelt sich die Seitenzahl. Ich will auch nur ein Viertel abhauen. Vielleicht sagt sie die Hälfte. Wisst ihr, ich wollte. Guck mal, da war sie nicht mit zufrieden. Schon ist sie am Kalkulieren. 30%. Ja. Lalit, sonst bist du auch immer am Fragen. Langsam wirst du ja wirklich nur versunken in irgendwas. Vorher hatten wir mal noch ein. Ja, hast du noch irgendeine... Ich bin da dran. Also, ja, wenn man in der Intention meditiert, erleuchtet, ist man verarzt. Dann ist man tatsächlich... Dann ist es Arbeit, dann ermüdet es. Ja. Ich glaube, jetzt habe ich es verstanden, was er damit meint. Dass wenn man also eben die Achtsamkeit auf... was Bewusstsein richtet oder auf die... Nein, die Achtsamkeit auf die Achtsamkeit richtet. Ja, aber auch schon dann, wenn man die Achtsamkeit auf die Achtsamkeit richtet, ist man schon verratzt. Nein, nein, der Übersetzer hat das nur falsch übersetzt. Ja. Er hat wahrscheinlich gesagt, indem man die Achtsamkeit auf das richtet, was die Achtsamkeit, indem man ist, was die Achtsamkeit ist, ist man vollkommen ausgerichtet auf die Achtsamkeit selbst, weil man die Achtsamkeit selbst ist. Und wenn du die Achtsamkeit selbst bist, ist es ganz natürlich, das zu sein, was du bist. Das ist vollkommen ohne Anstrengung. Eben zu sein, was du bist, weil du bist die Achtsamkeit. Die Anstrengungslosigkeit ist darauf hingewiesen. Nicht, dass du dich hinsetzt und jetzt zurück auf die Achtsamkeit guckst. Der achtfache Weg ist die Achtsamkeit, nicht die Einsamkeit. Es gibt im japanischen Koran, da will ein Bauer seine Kuh auf die Wiese führen. Und dann hat er sie fast aus der Tür draußen und dann bleibt die Kuh in der Tür hängen. Ja. Also der Schwanz bleibt in der Tür praktisch. Nur der Schwanz, der Schwanz bleibt hängen. Bei der Kuh. Dass er die Absicht hat, die Kuh auf die rauszuführen. Er will ja mal die Weide zeigen. Ja, er will die Kuh die Freiheit führen. Und das nennt man Vedanta. Das nennt man Vedanta. Ja. Ein Bauer, der mit der Kuh mal einen Ausflug machen will. Ja. Und selber mal die Sonne sehen. So ist es. Schon ist alles vorbei. Weil er will die Kuh auf die Weide führen, damit sie mehr Milch gibt. Egal. Ja, dann ab. Das wäre nicht schlimm. Warum auch nicht? Mehr Milch? Aber mehr Milch. Ja, aber kann er selber das Gras mähen und die in den Stall bringen. Wieder vielleicht nicht. Aber wahrscheinlich lässt er sie ein bisschen hungern, dann wird sie dünner und dann kommt sie durch die Tür durch. Eben nicht. Klappt nicht. Die Tür wird immer schmaler. Kein Mensch weiß warum. Es ist echt verrückt. Und der Frosch ist aber raus. Der Frosch. Habe ich gehört. Osho hat gesagt, der Frosch ist aus der Flasche. Der Frosch kommt da nicht raus. Was? Der Frosch kommt da nicht raus. Geht es nur um die Kuh? Nee, es geht auch um den Frosch in der Milch. Auch okay. Da geht's auch. Weil das ist das berühmteste buddhistische Beispiel. Wie schaffe ich es, aus dem Krug mit Milch rauszukommen? Aus Samsara. Indem ich mich bemühe. Indem ich trete und trete und trete. Und wenn ich trete und trete, wird aus der Milch Butter. Darum heißt es ja auch Buddhismus. Buddhaismus. Und wenn es Butter ist, dann kann ich rausspringen. Also wenn ich Buddha bin, bin ich draußen. Wenn ich bin, was ich bin, bin ich draußen. Weil dann bin ich die Milch oder Butter. Weil schon in der Milch ist Butter drin, bevor ich überhaupt getreten habe. Da gibt es also einen kurzen Weg, in dem du schon die Milch bist, was schon Butter ist. Oder du trittst so lange rum, bis du irgendwann mal immer wieder müde und dann wird es wieder flüssig, sich das wieder. Und dann musst du wieder treten und wieder treten und es wird nie hart genug. Oder du bist der Supermarathon. Du machst es eine Marathon-Meditation von 24, 7, 365 und das 150 Jahre. Und dann hast du so viel getreten und so viel Dinge, dass du dann auf einmal beim letzten Tritt kommst du gerade nochmal über die Kante und siehst schon den Ding und fällst wieder zurück. Dann bist du so müde dann wird's, und du bist so heiß gelaufen, dann löst sich wieder die Butter auf, wird wieder Öl und hast du den Salat. Keine Ahnung. Aber das sind alles so schöne Beispiele, warum man sich bemühen sollte. Steht da drin im gibt es, ne? Der Frosch in der Milch. Ja, oder die ganzen. Wie der Bemühung fängt es eher an. Nö, ist einfach, wird so müde. Das ist ein endloses wie Karma-Yoga, in dem du versuchst, alle Knoten zu lösen von deiner Programmierung und deinen genetischen Anlagen oder deinen energetischen Knoten in deinem, was auch immer. Das ist der lange Weg. Der dauert sehr lange. Und meistens, jeder Knoten, den du löst, macht den ersten Knoten stärker. Aber es gehört auch dazu. Das sind Meisterknoten. Da haben Meister dir den Knoten gemacht. Nur sagen, bevor du nicht selber Meister bist, kriegst du ihn nicht wieder auf. Und wenn du denkst, du hast den auf, dann habe ich dir schon wieder einen neuen gemacht. Weil ich brauche dich. Was wäre ein Meister ohne Schüler? Will er sich selbst abschaffen? Ein Meister? Fragen über Fragen. Ne, was in dieser Garde Self-Inquiry oder Selbsterkundung ist die Meditation des Seins über sich selbst, ohne die Erwartung, dass es mehr oder weniger wird. Das ist die Art und Weise, wie sich Wirklichkeit verwirklicht. In der Meditation über sich selbst. Und das ist die süße Schmecken, die süße Sein und die süße Schmecken, indem du das bist, was Wirklichkeit ist und die Verwirklichung, die nicht verschieden sind. Dann gibt es nur Süße oder es gibt nur Wissen, es gibt nur, dann ist auch Ignoranz Wissen. Wenn du die Ignoranz bist, ist die Ignoranz Wissen. Aber wenn du aus der Ignoranz Wissen machen willst, dann machst du aus Wissen Ignoranz. Und das ist die Süße eigentlich, die über dir redet. Dann ist jede Erfahrung Selbsterfahrung, also wo du das bist, was der Seher, das Sehen und Gesehen ist, dann bist du die Süße, die sich als nichts anderes als Süße erfahren kann. Dann bist du der Frieden, der sich nur als Frieden erfahren kann. Dann bist du das Wissen oder das Sein, nenn es, was du willst, das sich als das nur erfahren kann, was es ist. Darauf deutet er hin. Dann sind auch jede Sinneserfahrung, dann ist der Sinner, der Sinn und das Gesinnte, das Gesindel auch so dabei. Sogar. Auch das Gesindel ist dann eingeschlossen. Aber sobald du eben daraus das machen willst, wo du einen Geschmack hast, da hast du ein Problem. Also wo du die Süße als Geschmack definierst, wie verschieden ist von Bitterheit, wo du Wissen und Nichtwissen trennst, wo du sagst, das ist es und das ist es nicht, dann bist du im Simsalabim Sambara. Samsara. Auch das. Dann ist bitter, dann bist du im Bitterfeld. Dann ist auch die Süße, die du schmeckst, bitter. Und da gibt es keinen. Mir sagen sie, bist du negativ. Ich sage, wenn für mich alles negativ ist, das ist für mich das Positivste, was ich sagen kann über das, was ich bin. Weil wenn alles negativ ist, gibt es nichts Positives mehr. Wunderbar. Aber wenn ich sage, alles ist positiv, und dann irgendwas wieder nicht so schön ist, dann komme ich in Zweifel. Aber negativ ist eh. Für mich halt einfacher. Wenn alles unangenehm ist, das ist annehmbar. Aber sobald die eine Idee da ist, dass etwas nicht unangenehm ist, dann ist es unannehmbar. Wenn alles unangenehm ist, das kannst du annehmen, okay. Aber wenn eine Idee davon, dass es irgendwann mal schafft, dass irgendetwas angenehm wird oder sein wird, dann ist es wirklich unangenehm. Also wenn immer alles scheiße ist, ist gut. Aber wenn du denkst, irgendwas ist nicht scheiße, dann stinkt's. Erst dann fängt es an zu stinken. Wenn irgendetwas nicht scheiße ist, dann stinkt's. So weit, so schlecht. Ja, Hamburger, heute Morgen war es doch lustig. Ja. War wieder nicht so lustig. Muss auch sein, ne? Ja. Es kann ja nicht immer lustig sein. Man kann nicht immer Witwe sein. Manchmal ist man auch die traurige Härter von gegenüber. Ja, da mach mal. Ja, irgendein Witz. Was war der letzte Witz? Ich krieg jeden Tag 10 Witze geschickt. Musst du mal, ne? Okay. Ich habe so einen Inder, der ist so ein 70-Jähriger, der sitzt in Bombay und schickt mir jeden Tag irgendwelche Witze. Der sitzt beim Talk immer neben mir und spielt Ding und schickt mir immer seine Witze. Die er auch von anderen sammelt. Jetzt kommt Christoph. Ich weiß was. Manchmal sind ganz gute dabei. Was war heute, auch heute Morgen, da war zwei, ein Ire liegt im Sterben, lässt er seinen besten Freund kommen und dann sagt er, ich wollte nur sagen, unter meinem Bett, da liegt ein Whisky, der ist so alt wie ich, in meinem Geburtsjahr. Ich möchte, dass du denn, wenn ich gestorben bin, über mein Grab auf der Erde aus, damit ich meinen Körper vollsaugt und dann noch mein, als letztes den besten Whisky darin aufgeht und im Whisky sich zersetzt. Dann der Ire, okay, ich verspreche es dir. Aber meinst du, ich könnte ihn noch mal kurz vor ihm durch meine Nieren laufen lassen? Nur so kurz durch die Nierenspülung. Ich verspreche, du kriegst ihn auch. Aber vielleicht doch ein bisschen. Solche Witze, da lachen sie. Und Ehe, so, warum es Ehemännern schlecht geht und solche Witze. Da hat er tausende von. Aber er ist glücklich verheiratet, sagt er immer. Zumindest seine Tochter sagt das. Dass seine Frau nie meckert. Ich glaube das nicht richtig. Zumindest lässt sie ihn am Computer sitzen und solitär spielen. Bis zum Umfang. Und frag nicht aus der Küche raus, was machst du da? Die geht aus, die Frau. Christa weiß mehr. Christa geht immer mit der Frau aus. Hast du dich informiert oder was? Nee, ich war dort. Die war ganz lustig und kann ich mir vorstellen, dass sie in den Duell ist. Hat aber Glück gehabt, wa? Das ist die Hölle, wenn man so einen Mann trifft, der eine Frau hat, die ihn in Ruhe lässt. Das bringt Hoffnung, das ist die Hölle. Dass es sowas geben kann, das gibt's gar nicht, sonst gar nicht. Das ist die Hölle eigentlich. Schon denkt man wieder, Mensch, Scheiße. Gibt's das Glück doch? Eine gute Beziehung ist die Hölle. Man dachte immer, es gibt wirklich nur scheiß Beziehungen, aber auf einmal kommt Christa und sagt, die war ganz lustig. Ich hatte auch eine ganz gut. Nur darum sind sie auch alle gestorben, ne? Weil du so lustig warst. Jetzt gibt es da Waden, ne? Da bist du so, ich lass dich auch in Ruhe. Bei mir darfst du auch solidär spielen. Siehst du, gerissener seid ihr, total gerissen. Das macht sie bei dir immer so. Bei mir darfst du alles. Ne, Christa? So ja, fängt man seine Fische. So viel wie geht, ne? Gut, noch irgendwas? Die Gans ist raus, die Gans ist raus. Oh, wahrscheinlich irischer Whisky. Old Mole. Fünffach, zehnfach gebrannt. Brandy. Brandy oder Brandy nicht? Rakesh, hast du noch mal was? Nee. Oder heilst du gerade? Ich versuche gerade eine halbwegs angenehme Stellung. Ja. Darum ist es hier, wir trauen uns alle nicht zu lachen, weil nur aus Rücksicht auf dich. Das wird wahrscheinlich sein. Das könnte ja wehtun, ne? Ich hätte noch was Ernstes. Nein, das von dir. Heute Vormittag war die Idee, so zwischen den Stühlen sitzen. Das, also wenn man. Ich habe nicht gesagt, ich habe gesagt, du sitzt dann zwischen deiner Natur und deinem, was auch immer. Und dann da vorne. Also man ist du bist weder da noch da. Genau, ja. Noch da. Und was? Dann jetzt warte ich. Jetzt machst du ihn aber fertig da. Das ist die ernste Geschichte. Ja, manchmal denke ich, ich würde gern wieder ganz da vorne so richtig mitspielen, aber irgendwie funktioniert das nicht mehr. Jetzt gibst du damit an, dass du nicht mehr da vorne bist. Ja, jedenfalls nicht so. Glaubst du wirklich daran? Glaubst du wirklich daran, dass du da vorne nicht mehr mitspielst, Christian? Nicht so, wie ich es gewöhnt bin. Ja, man wird älter natürlich. Hey, das habe ich schon fast befürchtet, dass das ist. Ja, was soll es sonst sein? Man hat nicht mehr die Kraft, sich so einzumischen. Das Pferd wird zum Gaul. Klappert vor sich hin. Kann nicht mehr ziehen. Und der Bauer schmeißt das Gnadenbrot vielleicht noch. Die nochmal so mit voller Energie nochmal neu durchstarten. Motorrad kaufen. 60 plus oder so. Jetzt fängt es wieder damit an. Mit 60 noch Motorrad kaufen. Da wolltest du nicht mit fertig machen. Vielleicht brauche ich nicht nochmal Auto fahren. Führerschein hätte ich ja, aber. Meinst du, das hilft? Ja, vielleicht nicht. Lotus, aber nur ein Lotus, ja. Ferrari, Christa. Spar ein bisschen und kauf dir ein Ferrari. Weil das wäre ein Ziel, da müsstest du viel für tun. Da müsste ich richtig einmischen. Dann müsste ich das aber auch wollen. Jetzt langweilst du mich aber, Christa. Dann müsste ich das aber auch wollen. Dann sagst du ja, da muss die Existenz mir auch den Willen geben, dass ich das will. Und dann mische ich mich vielleicht wieder ein. So ganz prinzessinhaft. Dann möchte ich aber wollen, aber wenn ich das nicht will, wenn die Umstände mir das nicht erlauben, dann bleibe ich zu Hause im Bett. Ne, Christa? Prinzessin auf der Erbse? Oder was? Ne? Es juckt aber nicht genug. Sag es. Das ist es ja gerade. Was? Es juckt, aber... Es juckt nicht genug, ja. Ist da? Es juckt nicht genug. Man möchte ja, aber es fehlt einem der Richtige. Und das in dem Alter, Christa. Dann müsstest du noch voll im Saft stehen und jeden Tag noch hinter den Männern herjagen. Ach ja, das machst du ja auch. Auf deine Art. Darum ist immer so müde. Ja. Ich habe keine Ahnung, Christa. Das sind alles Probleme. Das habe ich auch absolut nicht damit gemeint heute Morgen. Dass du raus so ein Ding daraus machst. Ich habe es befürchtet, ja. Ja. Und sofort macht Christa wieder ihren kleinen Puppenstube auf und putzt und denkt, bin ich jetzt noch in der Puppenstube oder bin ich nicht? Oder spiele ich mit den Puppen? Und ich möchte wieder richtig Puppe sein und möchte mich wieder puppenhaft anziehen und puppi. Oder bin ich jetzt schon die Puppenspielerin, die da gar nicht mehr interessiert mit der Puppe oder so. Schon gibt das Ding sein. Entpuppst du dich jetzt gerade? Bin ich noch in der? Oder bin ich schon ein Schmetterling? Noch nicht ganz ein Schmetterling. Ich muss ja noch meine Flügel noch ausprobieren, aber ich möchte eigentlich wieder Puppe sein. Bin ich jetzt Clown oder der träumt oder der König oder was? Will ich jetzt Taoist oder Hinduist oder Maoist? Maoam vielleicht? Man fummelt sich so durch die Möglichkeiten. Aber es ist echt frappant, dass man sofort das auf sich bezieht und natürlich sofort checkt, wie ist es denn bei mir? Und sofort wieder so ein... Wo stehe ich denn jetzt da drin? Was hat das mit mir zu tun? Ist das bei mir vielleicht auch so ein bisschen so? Kann ich da jetzt mitreden? Oder ist das Ding, diese kleine Geschichte mit mir, wie kann ich das für mich verwerten? der Handelnde und denkst so, ach, ja, Wahnsinn, ne? Genau so, ne, Christa? Oder ungefähr? Ja, klar, bei mir wird alles immer gleich persönlich, aber auf der anderen Seite sagst und dann du dann auch, und dann sagst du, du spielst nicht mehr mit? Wenn man persönlich du bist gar nicht mehr da. Wenn das sein kann, dann was ist das dann? Also? Denn was? Wenn du was bist? Wenn man da vorne das nicht sein kann, was soll dann das andere? Du sagst, du bist nicht mehr ganz da vorne und ich habe es ja nicht geglaubt. Ja. Also wenn einer da vorne ist, dann bist du das. Hast du gerade gesagt, ich nehme immer das gleich persönlich. Und das heißt ganz da vorne sein. Hm? Ja. Eine kleine Ahnung von da hinten. Eine Ahnung, vielleicht, also ganz im irgendwas. Aber dann schon sagen, ich bin vielleicht, ich möchte ja wieder vorne sein. Richtig vorne. Es ist echt, ne? Dumm gelaufen, ne? Wie immer. Na gut, dann weiß ich jetzt wenigstens wieder Bescheid. Du kannst weiterspielen, meinst du? Weiter was? Spielen! Ja. Es gibt nur die da vorne spielen, die, es gibt nichts anderes. Auch die halb, die spielen halb. Und die da hinten dann, die spielen da hinten sein. Alles nur Spiel. Wo ist denn hinten und wo ist vorne im Sein? Hm? Christa. Ja. Ist hinten auch vorne oder vorne auch hinten, oben und unten ist auch nicht verschieden oder was? Und dann dazwischen ist auch mittendrin im Spiel. Hm? Aber dann ich bin ja weder Fisch noch Fleisch, ich bin weder da vorne noch da hinten. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Hm? Macht Spaß, ne? So ein bisschen rumspielen, fummeln. Ich bin in der Mitte. Gucken, wo ich wäre. Ja, noch einer, der vorne losgelassen hat, aber hinten noch nicht, hinten noch nicht angedockt. Es ist echt. Es ist wirklich nicht schwer, missverstanden zu werden. Das ist das Einfachste. Wie immer. Kann man nicht. Da muss man gar nichts für tun. Das ist eigentlich. Kommt ganz natürlich, ja? Das war doch gar nicht so ernst, Christa. Oder? Es geht. Es geht. Ernst genug. Es war fast Egon, ne? Ich bin doch eh gegangen irgendwann. Ich bin Egon. Ja, also ich weiß auch nicht. Das füttert schon wieder die Idee, dass irgendwann man dann da hinten angekommen ist. Oder irgendwas. Weil wenn man vorne loslässt und dann irgendwann treibt es einen hinten rein. Da muss man einfach nur loslassen, Christa. Das Kissen, das schöne Kissen, was, das fällt von alleine, dann sagen sie immer. Wenn du vorne loslässt, saugt sich das Sein von hinten ganz von alleine rein. Ja, es gibt solche Sprüche. Du musst nur loslassen. Ne? Sehr beliebt. Das Vakuum wird dich dann schon, der Staubsauger hinten, der holt dich dann schon ein. Wie abends beim Einschlafen. vorne loslassen, hinten rein. Oder wandelst du als Zombie morgens rum dann? Bist noch im Schlafen, aber bist vorne, nicht, noch nicht ganz vorne, aber auch nicht ganz hinten mehr. Und so geht dein ganzer Tag weiter. Kaffee trinken als Zombie. Eigentlich müsste ich ja, aber man kann es auch sein, dass... Ja, das ist schon voll da wieder. Ein Zombie, der weiß doch gar nicht, was er tut. Das redet jetzt schon wieder Volk Christa am Spielen. Dann bist du zwar in der Welt, aber nicht von der Welt. Ist es diese ganze große Dinge, die Sprüche? Wenn du weißt, du gehörst hier nicht hin, das ist nicht deine Welt, weil dein Reich ist ganz woanders. So bist du zwar in der Welt, aber nicht von der Welt. Es gibt doch Bücher drüber. Hier Andrew Cohen, da gibt es ein ganzes Buch drüber. Halfway Up the Mountain. Und natürlich, er ist dann natürlich der Oberkönig. Was jetzt? Ja, ich meine, vielleicht findest du das jetzt wieder bescheuert oder langweiliger. Wenn du das schon bescheuert findest, was soll ich denn daraus machen? Also ich kriege dann manchmal so Anfälle, so jetzt aber was tun und dann denke ich mir, aber wozu, wenn eh schon alles feststeht, wozu soll ich mich überhaupt noch anstrengen und was tun? Und so, jetzt merkt man, was, wo das endet, kann man sagen. Ja, wie, was man daraus machen kann, ne? Wenn es wirklich so, wenn, sie alle, wenn jeder zu Hause bleiben würde und nichts mehr tut, dann wäre die Welt demnächst ganz gut dran. Das fände ich gar nicht so schlecht, wenn das daraus käme. Wenn alle wie Christa dann nur noch im Bett bleiben und nichts mehr tun, fände ich super. Da gibt es keine Probleme mehr. Der Strom wird von alleine ausgehen. Keiner würde mehr Kaffee kochen. Nach einer Zeit riecht es ein bisschen, für eine kurze Weile stinkt es ein bisschen, aber dann ist gut. Das würde ich noch eingehen dafür. Wenn die ganze Menschheit dann weg wäre, fände ich nicht schlecht. Passiert ja eh bald. Andere Gründe, aber da braucht man Christa nicht mehr für. Die weiß, soll ich jetzt aufstehen, soll ich nicht. Im Bett bleiben, kommt gar nicht mehr hoch. Was, wenn man nichts tut, kann man nichts verkehrt machen. Das denkt sich Christa. Aber dann könnte es auch gleich aufhören zu atmen, ne? Wenn es könnte. Ist das nicht eine Übung? Auf den Atem achten und ob man wirklich schafft, ihn zu stoppen? Es gibt da so ein Ding, wenn einer wirklich vor dir steht und will sich umbringen, mit dem geht man ans nächste Wasser, in den Teich und dann runter mit ihm. Mal gucken, ob er hoch will, ob er wirklich sterben will. Und wenn er wirklich sterben will, dann bleibt er unten, dann ist auch gut. Aber die meisten, also 99,9% kämpfen, ganz automatisch. Also ich traue keinem von diesen irgendwas. Und Christian nimmt es auch nur als Ausrede, dass er nichts, weil sein faules irgendwas ist, das alles schon feststeht. Da kennen wir doch. Ne, Christa? Du beruhigst dich auch damit. Ja, wenn er es schon feststeht, dann brauche ich auch den Mann. Dann kommt der Mann automatisch. Der klingelt dann bei mir. Will unbedingt rein. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Findest du es auch gut? Ist auch gut. Hoffentlich nicht, oder? Naja, wenn ich an dich denke, dann denke ich auch. Ja, hoffentlich ist es nicht. Was? Ich meine, wenn ich an das denke, was du immer über Beziehung sagst, dann denke ich auch, hoffentlich nicht mehr. Ja, wenn ich so viel darüber rede, dann heißt es ja, dass ich sie genieße. Wenn sie da sind und wenn sie weg sind, möglicherweise noch mehr. Allein, dass ich darüber rede, das heißt schon, dass ja, Christa? Man kann nur was schlecht machen, was gut ist. Sein muss. Was? Dass da was sein muss. Wie sein muss? Beziehungsmäßig. Was? Was? Christa ist psychologisch kräftig geschult. Sie macht sich mehr Gedanken über mich eigentlich als über sie, ob sie aufstehen kann oder nicht. Mhm. Jeden Tag fragt sie sich, was ist gut für Karl? Na gut. Das nennt man Schüler. Kümmert sich um seinen Meister. Aber nicht, ob es ihm gut geht. Christa, Christa, Christa. Wie selbstverliebt ist man, ne? Naja, wenn ich so denke, ja, oh, interessiert mich jetzt wirklich nichts mehr, dann höre ich dich sagen, naja, Christa, aber dann würdest du nicht noch am Essen so interessiert sein, dann weiß ich schon wieder Bescheid. Du bist ein Genusspropfen, das weißt du. Und wenn du nicht an was interessiert bist, wer sonst? Aber es ist doch nichts Schlimmes, Genießer zu sein, Mann. Aber zu sagen, ich esse ja nur, weil ich essen muss. Oder was soll ich sonst machen oder so? Hm? Oder isst du, wenn du isst? Wenn ich dich essen sehe, dann isst du. Was? Das war ein sehr profundes Bild. Ja, beobachte mal Christa essen. Wenn ich essen sehe, dann isst du. Nein, das heißt aber, sie ist wirklich am Essen. Sie ist nicht so reinschieben und an was anderes denken. Sie ist eine der wenigen, die... Das ist das Zeichen für Genuss. Wenn der Kleine steht... Das ist Genuss, und wenn der dann auch noch beim Trinken und beim Essen dann noch steht, dann ist das die Krönung. Krönung, ja, Jakobs Krönung. Dann brauchst du, ich weiß nicht, ob du beim Sex auch immer so. Christa, du hast was angerührt hier. Jetzt legst du dich lieber wieder hin. Ja. Ja, so ist es wohl auch nicht. Das Leben von Christa. Oder so wie Christa die Welt sah. Gab es mal einen Film wie der. Ja. Wisst ihr, dass sowas kennst du? Da ist er. Wie werde ich Millionär oder so? Ach Gott, oh Gott. Ja, Stuttgart, noch was vom. Spielchen sind ja so trickreich. Die sind also mehr ein größerer Trickser als jeder von euch, geht gar nicht. Weil ihr seid der absolute Trickser. Und ihr überlistet euch ständig mit größtem Vergnügen. Das ist die Süße, dass du der Trickser, das Tricksen und Getrickste. Also du verführst dich selbst. Du bist immer ein selbstverführendes Ich. Verführst dich ständig. Tanzt ständig um dich rum. In einer kleinen Beziehung mit dir selbst verführst du dich ständig für etwas, was du eigentlich gar nicht willst. Das will ich eigentlich gar nicht, aber ich. Und das und, ach Gott, ach Gott. Spielst mit dir selbst. Manchmal spielst du schüchtern. Der größte Trick. Schuh. Wenn du den Schuh heute nicht kaufst, aber morgen, das nennt man Schüchternheit. Nee, du bist der größte Fallensteller und du wirst bestimmt immer wieder reintreten. Kein Entkommen der Falle. So perfekt arrangiert. Also was tun? So schlau wirst du nie, dass du dich selbst erkennst und die nächste Falle. Obwohl, wenn manche denken, sie wären so schlau und treten nicht mehr rein, aber das ist dann, wie ich es schon immer sage, die nächste Falle. Dass du in die Falle nicht mehr trittst, dann ist die, das ist die Falle, die daneben steht. Du bist ein gefallener Engel in der Falle des Seins, als Gott, in seiner eigenen Falle gefangen. Aber wenn du das Sein bist in einer illusionären Falle von Sein oder irgendwas, von sich selbst gefangen sein, wen kümmert's? Wenn du der Wächter, das Wachen und das Bewachte bist. Jetzt nicht mehr bewachen wollen, das ist ja schon wieder eine neue Wache am Rhein. Christa, Augen zu und durch. Tja, in Hamburg, auch am Alsterwasser. Das, wenn ich ständig sage, ihr könnt euch nicht entkommen, dann ist es das einzige Möglichkeit, dem zu entkommen, nämlich der Hoffnung, dass du irgendwann mal entkommen kannst. Das ist die einzige Chance überhaupt, dass Frieden, dass du dieser Unauflösbarkeit von Sein, also von, wo es wirklich keine Erlösung gibt, indem ich versuche, dich von der Idee von Erlösung zu erlösen. Ja, sobald es irgendwie unangenehm wird, kommt es ja sofort. Du möchtest dann die Vermeidung vom Verlust. Das kannst du ja auch nicht vermeiden, das ist ja auch nichts Schlimmes. Das Vermeiden ist einfach eine Reaktion auf etwas, was vorher war. Oder wie das gestrickt ist. Macht doch nichts. Tja, Freiheit. Es ist... Anastasia, jetzt was? Ja, das Wetter drückt. Hier läuft der Zalton so nach. Wir hatten schon zwei, drei Mal vom Alton vorher über die Christen. Osho hat mal gesagt, wenn du 50 überschritten hast, kannst du nicht mehr realisieren. Soll er gesagt haben. Glaube ich. Das hat er gesagt, doch. So was hat er mal gesagt. Wenn du älter als 50 bist, kannst du nicht mehr erleuchtet werden. Ja, ist doch relax, es ist doch wunderbar, ist entspannter. Ich erlebe es so zwiespältig, sage ich. Von einerseits. Das hat sogar Papaji gesagt, hat das auch gesagt. Wenn du nicht in der Jugend da so weit kommst und links, dann über ein gewissen Alter schaffst du es nie mehr. Ja. Es gibt da im ganzen, gibt es in vielen Büchern, da steht das drin. Und wenn man die anschaut, die anscheinend, dann sieht man ja auch, dass die in jüngeren Jahren. Also wenn ich Jesus oder Luther oder... Ja, Jesus ist ja schon mit 33 gestorben oder sowas. Oder er ist schon 19 gestorben. Da haben wir ja schon, wir sind ja schon überfällig. Auf der anderen Seite finde ich, weil du jetzt schon zweimal auch den Themen gesagt hast, das ist alt für mich. Das hat auch was Gnadenvolles. Na, Gnade nicht, aber... Ja, aber was... Was? Geh mal ins Altersheim. Da träum weiter, dass die Triebhaftigkeit wegfällt. Die fängt erst richtig an bei vielen. Wenn sie keinen Job mehr haben oder Dinge im Altersheim, auf einmal geht es richtig los, die Erna. Und dann hat er drei Freundinnen auf einmal und die reißen sich gegenseitig Haare aus und denken, was meinst du, was im Altersheim losgeht? Triebhaftigkeit lässt nach. Also jetzt träumen wir weiter. Sprechen wir mit irgendwelchen Krankenschwestern oder Schwestern im Altersheim, wie oft die da die das Zelt wieder abbauen müssen. Da träumt er aber, wa? weder bei Männern oder Weibern nimmt es ab. Es kann immer wieder kommen, es kann temporär mal ein bisschen weniger werden. Und dann kommt es mit ganzer Gewalt wieder rein. Vielleicht wahrscheinlich jetzt in deinem Alter oder so, das, da gibt es so eine Phase, wo man weder noch, aber dann, ab 70. Du, Herr Prakash, der wollte vor letztes Jahr oder vor 2 Jahren in Thailand sich niederlassen mit einer neuen Freundin. Ne? Ja, nicht ernsthaft. Nicht ernsthaft. Hat aber schon Wohnung gemietet und. Aber nicht ernsthaft. Ja, ich sage nur, es gibt kein Entkommen. Ja. Ist ja nicht irgendwie, dass ich jetzt auf dich oder irgendwas. Nein. Ich sage nur, es gibt nicht die Altersgnade. Dann träum weiter. Genauso wie meine Großmutter da sich am Leben festgehalten hat mit 84, wie wild, nicht loslassen wollte. Aber was für eine Kraft mit 25 Kilo, von 150 Kilo auf 25 Kilo, aber eine Kraft wie eine... Es gibt das nicht. Auf einmal ist eine Kraft und Energie da für irgendetwas oder irgendwas. Oder du verliebst dich in das, was du immer gewollt hast. Und da ist irgendeine Energie und irgendwie auf einmal ist der Körper und du kannst kaum noch laufen, aber da haust du aber rein. Er denkt, er wäre irgendwann mal jenseits von. Mach ihm keine Angst, ich nehme ihm nur eine Illusion. Nur, ich sage immer nur, wenn Leute sagen, ja, im Moment denke ich, es wird friedlicher, ich bin nicht mehr so getrieben oder so irgendwas, ja, das ist wahrscheinlich Altersschwäche, nicht mehr genug Energie dafür. Wenn die Energie wieder kommt, dann bist du sofort wieder bereit. Die kann immer wieder hochkommen. Du kommst nur nicht, der Wille ist da, aber das Fleisch ist schwach. Der Willi ist voll da, aber der hat kein Backup. Nein, es ist. Für mich ist so, dass ich zurzeit das ruhiger anfühle. Ja, weil du in einer angenehmen Beziehung bist, vielleicht oder so. Und du machst keinen Stress damit oder irgendwas. Man hat ja immer so Phasen, wo mal was läuft. Aber ich traue denen auch nicht. Du kennst es ja auch anders, ne? Man weiß auch nie, was man selbst irgendwann oder was. Man ist alles so abhängig von so einer. Also so wirklich auf dem Seiltanz zwischen Schmerz und Freude, also und ein bisschen, du musst ständig die Linie halten. Wenn eine Seite mal ein falscher Blick oder irgendetwas, und da bricht das ganze Gebäude ein, was gerade so friedlich da steht. Das weißt du. Eine kleines Misstrauens und irgendetwas, was dann hochkommt oder irgendwas, was gar nicht im, und sofort bricht dieser ganze Vertrauensgebäude, was man so lange aufgebaut hat und so drauf vertraut, ist in einem Schlupf weg. Die Karte wird gezogen und schon bricht das Kartenhaus ein. Und du bist genauso, wie du da Sympathie oder Liebe drauf, bist du genau dann, auf einmal hast du den ganzen Scheiß. Genauso intensiv, wie vorher es gemocht hast. Wahnsinn. So unzuverlässig ist das ganze Ding. Und wenn die Totalität des Nächsten ist genauso bestimmt, dann wird es so sein, ob du, da hast du keine Chance. Genauso mit Trieb. Aber das finde ich, das ist herrlich. Dieses Unberechenbare. Alles kann jederzeit sein. Nichts steht fest. Nichts. Alles ist schon da, aber du weißt nicht was. Boah. Und jeder, der sagt, der wüsste es, der weiß bestimmt nicht. Keiner weiß was. Und doch ist es alles schon da, aber keiner weiß was. Jeder hat schon mal erlebt, aber keiner kann sich erinnern. Aber muss ja auch nicht. Ist auch Spannung, Mysterium. Hm? Im nächsten Moment bricht alles zusammen. Eine kurze Unaufmerksamkeit und schon fährst du gegen Baum. Ja, ist so. Und dein ganzes Leben, was so geordnet und gestützt von allen Dingern, alle Versicherungen bezahlt, alles umsonst. Peng, weg, puff, Ferrari kaputt. Und du hast gerade mal vergessen zu überweisen, weil das Stichtag vergessen für die Vollkaskoversicherung. Du bist gerade auf dem Weg zur Bank und wolltest gerade noch die Überweisung machen für den letzten Vollkasko-Ding. Und gerade nicht mehr die Kurve gekriegt. Peng. Nee, wie gesagt, ein Freund aus Passau, seinen nagelneuen A6 fährt, 3 Wochen hat er den, im Winter fährt durch die Gegend und hört mich als eine CD, Karl auf einer CD. Ja. Dann kurz vorm Ende da irgendeine Frage und dann wird die Stimme mal leiser und er will unbedingt hören, was ich sage. Geht. Die nächste Kurve, Baum gegen Baum. Totalschaden. Sitzt vorm Baum mit dem Kissen, liegt auf dem Kissen, hört mich gerade noch auf der CD sagen, mach dir nichts draus, ist schon vorbei. Das nennt man den Witz der Existenz. Es ist schon vorbei. Also jetzt sich darüber aufzuregen, ist zu spät. Es ist alles schon vorbei. Also jetzt nochmal nacharbeiten, wie es war und hätte ich und Ding und so, das ist vollkommen gut. Also, aber auch das wahrscheinlich wirst du nicht verhindern können, aber es ist wirklich alles schon zu spät. Und wenn ich sage, es ist schon zu spät, wenn Gott wach wird und gewahr ist seiner selbst, ist es schon zu spät, dann ist alles schon passiert. Und wenn da alles schon zu spät ist, also du kannst doch nur noch den Scheiß genießen, weil es ist eh nichts mehr zu tun. Das ist dieser Süße zu schmecken. Die Süße, dass alles schon da ist. Was immer passiert, ist es immer alles zu spät. Auch jetzt ist zu spät. Auch Mr. Tolle ist zu spät. Alle sind zu spät. Und wenn alles schon da ist, im Potenzial der Absolutheit von Parabrahman, den absoluten Träumen, wenn der ganze Traum schon geträumt ist, bevor er geträumt ist, das ist ja der Hinweis darauf, dass es schon längst im Potenzial, alles, jeder Moment im Potenzial schon vollkommen fertig ist. Das ganze Dasein schon fertig ist, bevor überhaupt der Parabrahman wach wird, ist schon alles passiert. Es muss gar nichts mehr, schon alles fix. Das ist sein fester Block von Existenz, von dem dieser Gott ist. Dieser Block von Sein, der schon da ist, obwohl er gar nicht da ist. Er muss noch gar nicht da sein, dann ist er schon vollkommen fest. Und das ist Frieden. Der Frieden, dass nichts passiert. Es ist alles schon gedreht. Es ist alles schon fertig. Nichts mehr zu tun. Du bist der faulste Sack, der du bist. Du hast nie was gemacht und wirst nie etwas tun. Also ein Jani ist der faulste überhaupt. Also dein Selbst ist das faulste, was du dir nicht vorstellen kannst. Ja. Wie doch alles schon geschrieben steht. Oder? Es ist nicht geschrieben. Oder wer ist denn der Scheißschreiber? Das ist alles schon geschrieben. Steht. Immer wieder. Wenn der Traum schon steht. Eigentlich. Der steht? Der ist ganz schön am Fummeln hier. Wo steht er denn? Der Traum ist schon geträumt. Bevor er anfängt zu träumen, ist der Traum schon längst vorbei. Warum? Was ist denn dahinter? Wohinter? Was ist denn dahinter? Nein, wieso können wir dann nicht einfach genießen? Das machst du doch. Du genießt doch auch das Nicht-Genießen. Deine Natur genießt sogar das Nicht-Genießen, weil deine Natur Genuss ist. Aber auch der Nicht-Genießer wird genossen vom Sein. Nein, ist kein Wieso drin. Das Sein genießt sich, kann gar nichts anderes tun, als sich zu genießen. Es gibt gar keinen Moment, wo kein Genuss ist. Weil das Sein genießt auch das Nicht-Genießen. Genauso wie das Genießen. Macht keinen Unterschied. Es trennt gar nicht, es trennt nie. Es gibt doch keine Trennung da drin. Es ist im, es macht doch nicht, sagt dann, das ist aber ein guter Genuss und das ist jetzt ein schlechter Genuss. Jetzt genieße ich nicht. Hm? Ob dieser Genießer da vorne, der morgens wach wird, ob der genießt oder nicht genießt, er wird genossen. Ob er will oder nicht. Also Genosse. Verstehe ich jetzt nicht. Du bist ein Genosse in der Kommune des Seins. Du bist ein Kommunist. Genosse. Du willst, für das, was der Genießer vorne immer will, ist unendlicher Genuss, also ununterbrochen, weil er möchte nicht genießen, vermeiden. Aber auch das ist genossen von dem, was du bist. Also das ist Genuss. Guck mal, er schon wieder. Er will heute wieder nicht genießen. Heute will er wieder. Guck mal, er will was. Der Witz ist immer da. Und es lacht immer wieder Himmel. Will Buddhisten, du redest doch ständig von, es heißt, das Sein ist wie der blaue Himmel. Hinter den Wolken. Wird das, die Liebe wohl grenzenlos sein. Ja? Ohne Sorgen, sagt man. Hinter den Wolken verborgen und dann. Da. Ja. Hinter. Sei wie der Himmel, die Wolken kommen und gehen. Wolle wir. Ja, darum nennt man Jani den größten Genießer, der aber gar nicht weiß, was er genießt. Und Jani kennt gar keinen Jani, das ist das Prinzip. Aber sobald ein Jani oder ein A-Jani, weil ein Jani, der ein Jani kennt, ist ein A-Jani. A-Jani. Weißt du, was ein A-Jani ist? Ein Unwissender. Jani und A-Jani. Also ein Jani, der ein Jani kennt, ist ein A-Jani. Ein Jani kennt kein Jani. Und weil er kein Jani kennt, kennt er auch keinen, der kein Jani ist. Aber wenn ein Jani ein Jani kennt, dann kennt er auch andere, die kein Jani sind. Okay? In der Richtung. Ja, kann irgendeiner mir einen Moment zeigen, wo das Sein sich nicht genossen hat? Jeder kann einen Moment zeigen, wo er nicht genossen hat, wo er denkt. Aber zeig mir mal irgendetwas, was das Sein nicht genießt. Irgendeine Chance? Keine Chance. Ewige Trance des Seins, ewig selbstbetrunken, torkelt es dahin. Alles so schön blau heute. Heute blau und morgen blau und übermorgen wieder. Und wenn wir nicht betrunken sind, besaufen wir uns wieder. So ein altes Karnevalsleben, ne? Ja, eigentlich sind die Besoffenen Ich frage mich immer, warum nicht trinken nicht alle? Ständig. Würde ich eine Kneipe aufmachen, sofort. Was ich hier immer anstellen muss, damit ich euch besoffen rede. Aber dafür muss ich zumindest nicht einkaufen. Den Stoff. Bei Osho haben wir immer so ein Drinking-Trophy und Weinbackwagen. Was? Drinking from your wine, bam bam. Vom was? Wine. Vom was? Aber von wem? Von Backwarns Flüssigkeit? Habt ihr seine Urin gesammelt oder was? Ja. Ihr seid vielleicht. Gab es auch Blaskapellen, die ihm einen geblasen und dann den Sperma hinterher wieder gesammelt haben oder was? Wir trinken von deinem. Christa, da hast du dich verdorben, in der Richtung. Ja, ich habe das Lied nicht komponiert. Aber du hast es gerade wiederholt. Ja, das reicht ja wohl. Die ist noch voll im Osho-Land. Das ist ihre Veteranen-Erinnerungslücke. Da gab es Momente, da war ich nicht. Ich kann mich genau daran erinnern. Mit diesem einen Kissen hatte ich so eine besondere Beziehung. Immer wenn ich da reingehauen habe, war ich weg. Dynamisch ins Kissen gehauen. Nee, die Music Group fand ich am schönsten. 2 Stunden jeden Abend. Haben sie dich als Musikbox ausgebildet? Die Musikgruppe fand ich am besten. Es ist so, ja, wenn ich auf dem Landungsbrücken stand, da und in einem Weh und erinnern, da war doch die Welt noch in Ordnung. Und wenn der Hein mir auf die Schulter klopfte. Ich habe kaum noch gehen. Weißt du noch damals? Der Shanty Club damals? Shanty, Shanty, Shanty haben wir gesungen. Da lebt doch Christa auf. Da klingelt's. Da hat die Glocke noch einen Schlingel gehabt. Heute fehlt ihr der Schlegel. Allein als Glocke ist man nicht ganz da. Ich muss mal wieder eine Musikgruppe besuchen. Gruppenkloppen. Jetzt glocken, weil ich mit anderen Glocken glocke ich mich vorher hin, aber es fehlt doch was. Klingeling, klingeling. Jetzt hat sie noch eine Fahrradklingel, das ist nicht ganz so befriedigend. Ohne die Musikgruppe bei Osho, so wenn es im Uterus schwingt, die tiefen. Die ganze Schwingung schwankt der Körper im. So, jetzt machst du uns die Kuh hier. So tief geht die nicht. Götter, Götter. Jeder hat so seinen Veteranen, irgendwas da. Ja, wenn man so dran rührt, dann wird's. Damals und heute. Ja, da kommt jedem sowas hoch. Ja. Guck kurz mal anrühren und schon kommt Schicksalsmäßig. Spiel mir das Lied vom Tod. Gesangverein. Das war noch was. Das steckt noch mittendrin. Ja. Als wenn es gerade noch wieder passiert. Wir haben gerade eine Rückführung hier. Aber jeder seine eigene. Da schwimmt jeder wieder in seine eigenen Soße von damals. Schön war die Zeit. Schön. Schön. Schön war die Zeit. Da war der Wüst und Sand. 100 Mann und ein Befehl. Das war bei Osho dann. Das war Christa, 100 Mann und ein Befehl. Ich habe gehört, Christa war ganz schlimme. Hat sie mir selber mal erzählt. Bevor die Männer, ihre Ehemänner kamen. Zwischen den Ehemännern? Zwischen den, sogar zwischen den Ehemännern. Der erste war schon tot und der zweite kam dann danach. Und dazwischen hast du es getrieben. Zwischen zwei Ehemännern? Dazwischen kam ich. Christa. Ja, die Männer zwischendurch. Sandwich. Zwischen zwei Ehen habe ich es getrieben. So sind die richtigen. Damals. Jetzt ist jetzt zwischen dem zweiten und dem dritten. Vor allem nach der Music Book. Jetzt soll ich aufhören. Vor allen Dingen nach der Music Group. Vorher und hinterher. Da glüht sie jetzt, aber richtig in Stimmung gesungen. Ne? Wenn einem so viel Schönes widerfährt, das ist doch ein Sanyasin wert. Dann Jasrin, ne? Wo ein Sanyasin drin ist, muss nicht ständig ein Osho drauf sein. Oder? Das kommt hier, es ist die Wetter, es ist so richtig hier Puna. Das ist sehr nah heute. Das heißt ja auch Puna. Kevin war der erste Lehrer, der als Osho Land, oder was? Du warst doch der Erste, der mit Robe unterrichtet hat, oder? Ja, ja, aber in deiner Gemeinde zumindest. Das reicht ja. In Deutschland haben wir, der Wiet, der ist gerade gestorben im März, der hat das auch gemacht oder versucht. Den haben sie sofort pensioniert und mit vollen Bezügen nach Mallorca abgeschoben. Schon an Ende der 70er. Seitdem war er auf der Mallorca und hat volle Bezüge gekriegt. Aber du auch ähnlich, ne? Weiß ich nicht. Da kann man dann sagen, Osho hat für mich gesorgt. Das sind so die Beispiele, die jeder haben möchte. Die Existenz took care. Yeah. So möchte ich das auch. Das hat nur nicht bei allen geklappt, wahrscheinlich. Naja. So. Wer hat auch noch so eine schöne Geschichte? Naja. Damals. Das ist auch klar, wie gesagt, dass da hat man schöne Geschichten. Nö. Wenn du jung bist, guckst du nach vorne und wenn du alt bist, guckst du nach hinten. Ich nehme mal, ob das jetzt schön ist. Wenn du jung bist, denkst du, wenn ich erstmal so alt bin, dann. Und dann später denkst du, oh, wenn ich nochmal so jung wäre wie dann. Du bist immer nicht da, sondern bist immer irgendwo anders. Ja, ist so. Ja, geht für vielen so. Allen geht so. Das ist die Natürlichkeit von einer persönlichen Lebensgeschichte. Geht allen so. Wenn erstmal das. Jeder arbeitet an der Zukunft. Solange er eine hat. Wenn du dann älter wirst und über bestimmten hast du keine viel Zugang, denkst du wieder an das, was du vielleicht früher hättest besser machen können. Oder wie war es denn damals? Und dann sammelst du wieder alle deine, liegst im Bett nachts, kannst nicht schlafen oder irgendwas und sammelst einfach, mit wie vielen Frauen habe ich denn oder so. Fängst an zu zählen. Und wenn du morgens immer noch nicht schläfst, hast du wahrscheinlich 5-mal wiederholt. Oder so. Keine Ahnung. Was? Ich denke an anderes. Schläfchen. An was denkst du denn, wenn du nachts nicht schlafen kannst? An die zukünftigen? Nee. Dann bist du noch nicht so alt. Ja, was soll das denn? Ist doch alles drüber. Warum trifft man alte Leute in der Kirche? Und wenn du jung bist, musst du und sitzt da, weil du musst. Und nachher, weil ja. Du hoffst. Möglicherweise das Fernsehprogramm nicht so gut ist. Keine Ahnung. Zumindest hast du dann schon mal das Ende im Auge und dann möchtest du dich schon mal vorbereiten. Alles das ist, ich weiß auch nicht. Wir reden ja hier wie, was ist Genuss? Wir reden ja von Nominalen. Was ist Freiheit? Was ist Wissen? Was ist das? Oder was wäre die Natur dessen? Was ist dein natürlicher Zustand? Und was ist dein, was auch immer, unnatürliches Land von Konzepten oder so? Alles die Kraft der Unterscheidung. Wo kommt die her? Wofür brauche ich die? Oder wer braucht die? Ja. Interessiert es den Vogel, ob wir einen haben? Hör ihn grad. Ich meine, diese Irrelevanz, dass man sich über solche Sachen, das kann doch nur Freude sein, obwohl es kommt wirklich nichts mehr raus. Aus irgendwelchen, über irgendwas, Zukunft, Vergangenheit, aber es kann doch nur Freude sein. Irgendwas freut sich dran. Irgendetwas hat seinen Spaß, immer. Ununterbrochen. Diese stille Freude ist eigentlich immer da. In allem. Egal was. Es kann gar nicht extrem genug sein manchmal. Im Negativen oder andersrum im Positiven. Da ist immer diese stille Freude. Die wirst du nicht los. Die kannst du auch nicht verdecken. Tja, da haut er sogar auf die Tasse. Und das eben zu sein, diese stille Freude. Aber das Wesentliche daran, du kannst sie nicht haben. Du kannst nichts dafür tun. Du willst sie ja beherrschen, aber die ist einfach nicht beherrschbar. Diese stille Freude, die kannst du nicht in die Tasche stecken. Die kannst du auch keinem zeigen. Die will auch keiner haben. Mit der kannst du nichts machen. Das ist das Schöne. Die kannst du nicht verkaufen. Die kannst du nicht mithandeln. Da gibt es keine Technik für, weil das ist einfach das Natürlichste, was jeder ist. Da kannst du auch nicht mit angeben, weil das ist jeder. Da bist du nichts Besonderes bei. Deshalb richtest du dich lieber auf etwas, was besonders ist, was dein, was du besser kannst als wer anders oder du mehr hast als der. Dann richtest du lieber auf deine bisschen mehr Gelassenheit, wie jetzt da ist, im Verhältnis zu früher oder zum anderen. Oder meine Beziehung oder deine Beziehung. Alles, was man vergleichen kann, da ist das Reich des Vergleichers. Weil diese stille Freude, damit kannst du nicht angeben. Da kommt doch nichts bei raus. Das zahlt sich nicht aus, weil die kauft dir keiner ab. Da bist du keiner wach dabei, weil es interessiert gar keinen, ob da einer wacht oder einer, der nicht erwacht ist in dem, was Freude ist. Nur wenn man einen Rücken hat, hat man eine Stellung. Jetzt noch Kopfstand. Den wollen wir jetzt aber sehen. Unterscheidung und Vergleichen ist das... Alles Leichen. Das Gleiche, ne? Alles Leichen. Verschiedene, es ist alles im Totenreich. Das ist einer, der diskriminiert. Was ist? Wer unterscheidet? Ja, oder vergleicht. Also, du musst ja erstmal vergleichen, damit du unterscheiden kannst dann. Ja, wie willst du sonst unterscheiden, wenn du nicht vorher verglichen hast? Frage ich mich jetzt. Oder? Ja. Man musst du erstmal vergleichen, was ist so oder so, damit du dann diskriminieren kannst. Also es fängt immer mit Vergleich an. Von was auch immer. Und dann unterscheidest du, weil dann kommt die Idee, wo du mehr dann, das ist Mehrwert oder das ist Minderwert oder irgendwas. Und diskriminierst dann, oder? Ja, Vedanta sagt ja, ohne die Unterscheidung geht gar nichts angeblich. Ich sag's auch. Ohne Unterscheidung gibt es ja gar kein relatives Sein. Da geht nichts. Da gibt's dich gar nicht, ohne Unterscheidung. Die meinen das in Richtung sogenannter spiritueller Entwicklung. Ja, aber es ist doch das Gleiche. Es gibt doch keine spirituelle Entwicklung ohne Unterscheidung. Oder könntest du dich spirituell entwickeln, wenn das nicht anders ist als das? Wenn du jetzt nicht sagst, das ist jetzt nicht so entwickelt und das andere wäre entwickelter. Es braucht doch die Unterscheidung überhaupt, um die Idee von spiritueller Entwicklung da überhaupt aufkommen zu lassen. Ja, ja, natürlich, aber... Wie natürlich? Und natürlich dann die von Unterscheidung leben, richten natürlich auch einen Wert darauf. Und dann ist dann die Kraft der Unterscheidung. Da musst du dran arbeiten. Ja. Die leben ja davon. Ja, ja. Was sollen sie sonst machen? Dies hier ist ja nun das Gegenteil. Ja, darum sitzt du ja hier und nicht beim Meister. Das war das, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte. Hier geht es um die Unterscheidung. Er hat ja gerade unterschieden. Ist doch genau, das hört doch nicht auf. Du kannst doch dem nicht entkommen. Jetzt unterscheidest du das von dem wieder. Oder hier oder da. Und es gibt kein Entkommen, weil nur so kannst du dich erfahren in der Unterscheidung, in dem Unterschiedlichen, wo das hier anders ist als das. Und das wird immer so sein. Vedanta ist anders als Advaita. Es gibt zwei verschiedene Richtungen. Vedanta, Advaita, Advaita, Vedanta. Und beide unterscheiden sich. Und da, wo du Advaita kennst, bist du schon im Vedanta. Weil die Natur von Advaita kennt kein Advaita. Gibt es gar nicht. Advaita kennt kein Advaita. Die Nichtzweiheit kennt keine Nichtzweiheit. Und nur im Vedanta gibt es die Idee von Nichtzweiheit. Also in der Lehre von irgendetwas. Aber die Natur von Advaita ist, die kennt gar keine Natur. Nur, darum kennt sie auch keine Advaita. Also darum wird es auch nie einen Advaita Lehrer geben, aber da, wo es einen Advaita Lehrer gibt, ist das schon Vedanta. Kann ich dir jetzt das beibringen? Kann ich dir das ein bisschen lernen? Stell dich mich mal als Lehrer vor. Ja, eben. Briefkastenlehrer. Wenn irgendjemand fragt, ja, was machst du denn bei Karl? Lernst du da was? Oder? Hält der Vorträge? Oder? Er ist träge, das ist alles. Er zeigt mir meine Trägheit. Das sind seine Vorträge. Ja, das, nee, das ist die gute Gesellschaft der Faulheit. Ja, aber das kannst du ja normalen Menschen gar nicht sagen. Ne? Versuch doch einfach. Verlier doch mal deine Freunde. Kann man doch mal sagen? Sei doch mal ehrlich. Nee, ich meine. Wie meinst du das? Hast du Angst, dass du wen verlierst? Nee, meine sogenannte. Wenn ich jetzt sagen würde, das kann ich doch keinem sagen. Das kann man doch keinem. Was ist denn hier los? Ich sag sogar, meiner Mutter habe ich es gesagt und irgendwann hat sie dann mir zustimmen müssen. Ich habe immer gedacht. All meinen sogenannten Freunden, den ich von dir erzähle, so wie ich da auch nur wieder ein Wort erwähne. Der macht doch nichts, das macht doch Spaß. Das ist so. Ja. Macht nichts. Du warst ja wieder beim Antichristen. Ja, es soll es geben. Also wenn du wirklich mal die Veteranen treffen, geh nach Goa, Kandolim, genau da, wo sie immer sitzen. Die Melo, da, das Kiosk davor. Da siehst du die gleiche Zeitung, den gleichen Typen. Der gleiche Sonnenuntergang, obwohl das Wasser ist viel sauberer geworden, haben sie mir alle erzählt. Seitdem die da vorne nicht mehr fischen. Die Fische sind weniger, Die Trailer, das Wasser ist natürlich jetzt spitze. Es gibt doch Vorteile. Ja, keine Fische mehr, keine Fischer, kein Öl im Wasser. Obwohl früher musste man sich nicht mehr einölen, wenn man in der Sonne lag. War alles schon im Wasser. Da war so das ganze Öl, solche Teppiche manchmal. War Mitte der 90er war doch herrlich. Da ging es rein ins Wasser und. Oh, stimmt, Neger. Vorher weiß, heute Neger. Vorher-Nachher-Effekt. Da waren die ganzen russischen Trailer da draußen, die Fischerei-Dinger da und haben die Fische schon verarbeitet und eingelegt, die Dosenfabriken, die schwimmenden, und haben dann alles, den Scheiß wieder rausgelassen. Und die Sanyasins voll rein. Und was ist das? Oh, guck, bin in Indien. Aber heute ist das Wasser sauberer. Das sieht man ganz deutlich. Ich bin aber nicht reingegangen, weil es mir zu sauber heute. Lohnt sich ja gar nicht mehr. Aber es ist wirklich lustig. Ja. Wenn du eben von stiller Freude gesprochen hast, dann ist das gleichbleibend mit Gewahrsam. Nee. Oder Gewahrsam. Nein, rede ich nicht von. Nein. Davon, wo du keine Ahnung hast. Und absolut. Auch keine brauchst. Absolut. Absolut. Nee, das, was gar keine Notwendigkeit hat, das zu bezeichnen, zu wissen oder wo was das ist, was das nicht ist, was gar keine Ahnung, eine vollkommene Ahnungslosigkeit. Also das, was du als Gewahrsam bezeichnest, ist schon viel zu dreckig für das, was du bist. Schon der Anfang von was auch immer. Nein. Okay, ja, stille Freude würde sich für mich schon... Ja, die stille Freude, die gar keine Freude kennen muss, um Freude zu sein. Das nennt man stille Freude. Es braucht gar keinen Anlass dafür. Es braucht keinen Anlasser, um das. Weder noch. Es ist vollkommen Unbedingungslosigkeit von Sein, die stille Freude ist. Die nicht einen Anlass braucht, um sich zu freuen. Aber das, was da vorne dieser Gast ist, der braucht immer einen Anlass zur Freude. Damit irgendwas mal also wirklich harmonisch ist im Moment. Da braucht immer so ein Fall. Jetzt ist es besser als dann, oder? Ich freue mich jetzt, weil ich mich freue. Weil es da was zum Freuen gibt. Aber die Natur von Freude ist still. Die braucht keinen Anlass zur Freude. Und da kannst du an die stille Freiheit, der stille Genießer oder der stille Genuss, nenn es, was du willst. Was gar keine, also nicht einen besonderen Anlass dafür braucht, dass es so oder dann eine Freude oder Ärger, alles das ist. Was? Das ist jetzt so für Gewahrsein auch. Nee. Dafür brauchst du dich ja erstmal jetzt, der das Gewahrsein verschieden macht von etwas anderem. Weil Gewahrsein ist ja ein Begriff und bestimmte Bedeutung für irgendeine besondere, die anders ist als das, was hier. Das ist jetzt nicht Gewahrsein. Oder was? Ist das jetzt nicht Gewahrsein? Ist das hier jetzt das Unterbewusstsein, hier das Persönliche, irgendwas? Und dann gibt es das Bewusstsein und dann das Gewahrsein? Oder wie war das? Wo ist das Gewahrsein? Wo lagerst du das an? Wo ist das? Im Hintergrund? Gewahrsein ist immer. Wie immer. Ja, aber was immer ist, ist dann verschieden von dem, was nicht immer ist? Oder wie? Unterscheidest du schon wieder? Das, was immer ist und das, was nicht immer ist? Weil damit etwas, was das immer sein kann, muss etwas anderes nicht immer sein. Oder nicht? Also Gewahrsein ist verschieden von Nicht-Gewahrsein, also das Beständige und das Unbeständige. Und das nennt man Leichenvergleiche. Da brauchst du ja einen, der das vergleicht und dann diskriminiert und unterscheidet. Du vergleichst also das immer ist und das, was nicht immer ist. Ja, wunderbar. Und das nennt man ja, Traumvergleiche. Und Gewahrsein gehört nun mal zum Traum. Und Gewahrsein ist kein Genuss. Das ist Langeweile. Sagt er, verbleib mal im Gewahrsein für eine gewisse Zeit. Das würde ich da schon wieder rausholen. Wie alle sind wiedergekommen. Alle Gewahrseinsmeister. Alle Herzmeister. Alle die. Haha. Nee, der gibt. Die stille Freude oder der stille Genuss ist eben nicht etwas, was du irgendwo setzen kannst. Da ist es da nicht oder irgendwas. Was immer du da sagst, ist es nicht. Das ist wie das Tao. Was immer du das benennst, wo du sagst, da ist es nicht. Es hat keinen Platz. Es hat keine Lokalität. Es hat keine Dimension. Du kannst auch nicht sagen, es sind alle Dimensionen. Das ist auch schon wieder zu viel. Egal, was du sagst, ist verkehrt. Und doch ist es. Und deine Natur, darum nennt man es Sat-Chit-Ananda. Aber nicht, weil das Gewahrsein jetzt satt ist. Oder Chit. Oder Ananda. Wenn es das Gewahrsein wäre, dann wäre es ja was anderes nicht. Ja, nur als Hinweis. Und der das eben im Gewahrsein versucht zu finden, dieser Glücksritter, der wird es nirgends finden. Der wird immer auf der Suche sein und ständig... denken, da ist es und hier nicht, oder? Weil das braucht er braucht den Unterschied. Weil ohne den Unterschied gibt es ihn gar nicht. Damit er überhaupt überleben kann, muss er einen Unterschied machen, dass das Gewahrsein besser ist als das hier, was hier ist. Das ist die Leiche, die natürlich Verschiedenheit braucht, weil die Verschiedenheit auf dem Friedhof da ist und da gehört die Leiche hin. Aber das, was die Leiche genießt und den Friedhof genießt, diese stille Freude, die kannst du damit nicht beeinflussen. Egal, was die Leiche tut oder nicht tut. Das ist die Absolutheit von Sein und nicht irgendwie hier, ich verweile im Gewahrsein. Das Gewahrsein ist dann die stille Freude. Oder im... Ich kann nur... Alles, was du da als Landeplatz mir zeigen kannst, ist bestimmt nicht. Da kann keiner sein in der stillen Freude. Die kannst du nur sein, aber es gibt da keinen, der sie hat. Und Gewahrsein kann man haben. Da kann man landen. Ein Landeplatz für diesen Piloten. Das kann man meistern. Naja, in der Hinsicht. Also ich spreche von dem Sein, das kein Sein kennen muss, um zu sein. Also die vollkommene Abwesenheit von einer Anwesenheit, von einer Idee, von dem, was du bist oder nicht bist. Das wäre das, was du bist. In deiner Natur, dein natürlicher Zustand. Absolut weder zu wissen, noch nicht zu wissen. Das absolute Nichtwissen, was die Natur von Wissen ist. Das ist dein natürlicher Zustand. Das zu sein, was du im Tief-Tiefschlaf bist, in der absoluten Abwesenheit von diesem Trottel, der denkt, er wüsste was. Oder nichts. Das bist du hier und jetzt. Und das ist der Genuss selbst, weil da hat sich noch keiner drüber beschwert. Oder hat sich, kann man sich darüber beschweren, wo keiner ist? Der jetzt auch, obwohl einer ist, bist du das. Nicht weil einer ist, bist du. Sondern du bist, obwohl jetzt einer da ist, bist du das, was du bist. Nicht wegen etwas. Dieses unbedingte Sein, das ist Hinweis auf die stille Freude. Nicht das Bedingte jetzt hier, ob das Bedingte sich so oder so bedingt oder nicht bedingt oder wie auch immer ist, das ist dieser, dem, was du bist, absolut. Es geht nicht nur am Arsch vorbei. Ich kann nur darauf hinweisen, dass du dafür, was immer du tust, ist, du kannst weder was dafür tun, noch dagegen tun. Also sei es. Es ist einfacher als einfach. Es ist deine Natur. Dafür muss nichts passieren, nichts kommen, nichts gehen. Da muss man nichts als gewahr sein oder mehr gewahr sein oder irgendetwas, was oder eine Musikgruppe bei Osho gemacht haben oder irgendein Ding. Am Nektar von Osho genuckelt oder irgendwas, das bringt alles. Gott sei Dank nichts. Gott sei Dank. Und der ganze Erleuchtungsfimmel da von irgendwas, dass er irgendeiner mit 1953 da die Lichtkugel von durch den Arsch durch die Birne gejagt hat oder irgendwelcher Gott mit ihm sich vereint hat, das ist vollkommen irrelevant für das, was du bist. Hast du mal das gelesen, die Erleuchtungserfahrung Oshos? Das ist lustig. Ich habe mich totgelacht. Wahnsinn. Ich liebe solche Sachen. Ist besser als ein Krimi. Obwohl, Krimi sind auch gut. Nach Hunderten von Jahren vergeblicher Suche. Generationen hinter mir gelassen. Und dann, wo ich schon aufgeben wollte, nach einer Woche, da auf einmal glühte es in mir. Dann fing es erst an, oh Gott, oh Gott. Wie viel Leben habe ich verschwendet? Oh. Was für ein Arschloch? Was? Auf ein Arschloch. Hast du noch nicht gelesen? Ich habe hier das Wichtigste dabei. Ne? Aber hör mal. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der es mal richtig durchgelesen hat. Von allen Sanyasins auf der Welt. Mich dran freut. Nein, aber wenn schon da das ist Mist, bah, Gott, wie kann man, auch Yuchi, das Gleiche, bei ihr das Gleiche, es ist ja keiner entkommen dem Scheiß. Dass dann in dem Moment einer denkt, das ist jetzt, das hat noch keiner erfahren und das ist, weil das und das. Du bist voll hypnotisiert von dir selbst. Die Falle ist so präzise und Osho war genau in der gleichen Falle. Warum gerade er nicht, ne? Das Licht fasziniert dich so oder was auch immer und diese energetischen und das Feuerwerk, du kommst nicht raus. Du bist vollkommen dann hypnotisiert von diesem eigenen Scheiß. Du denkst dann wirklich, das ist es. Vollkommen authentisch auch. Das ist für dich die Wahrheit in dem Moment. Du läufst jahrelang rum in dem Gewahr, oder in der Wahrheit deines Gewahrseins, dass Licht dein wahrer Natur ist. Und Gewahrsein ist dein Zuhause oder irgendwas. Egal, was da kommt. Zu Anfang ist es dein scheiß Körper, dann das, der Geist, der Raum gleich, und dann bist du das Gewahrsein. Und dann hinterher sagst du, oh, ich bin ein Prior, ich bin doch vor dem. Das ist, mein Zuhause ist nicht von dieser Welt. Oder? Du wanderst ständig zwischen den Scheiße rum und es ist immer lustig. Und irgendwas hat er ständig genossen. Da ist so ein stiller Genuss da, so eine stille Freude. Lass ihn mal gucken. Guck mal, wo er heute wieder denkt zu sein. Er denkt wirklich, Gewahrsein ist es. Oh Gott, da ist etwas, was nie was sagt und einfach nur immer lacht und weiß gar nicht warum. Eigentlich bist du vorne, der da vorne ist, immer auf den da hinten eifersüchtig. Den Arsch will ich auch noch kriegen. Er ist eigentlich immer hinter dem her, den er nicht haben kann. Und kann nicht aufhören. Dich kriege ich noch, dich beherrsche ich noch, dich werde ich haben. So, als wenn du so ein Geliebtes da hinten hast, den willst du dann wirklich für dich besitzen. Und du leidest dir die Knochen wund, dass du dein Geliebtes nicht beherrschen kannst und was auch immer, dass es dir nicht habhaft wirst. Du kannst ihn nicht immer in deiner Hand haben. Das Sau genießt ohne mich. Ich werde es ihm mal zeigen. Jetzt mache ich da vorne Sachen, wo er wirklich dann leiden wird. Aber er schafft es nicht. Du hast noch nie das, was du bist, zum Leiden gebracht. Wunderbar. Heute. Hm? Nächstes Mal versuche ich es als Schweizer. Es hat wirklich noch keiner geschafft, noch die größte dunkle Nacht der Seelenerfahrung, irgendwas, hat das geschafft, nämlich dass das Sein unter sich selbst leidet. Hat es noch nie gegeben. Bah! Es gab wirklich tausende, Milliarden Versuche, dass das Sein anfängt zu leiden. Das hat noch keiner geschafft. Keiner. Aber der Versuch ist strafbar. Weil du, wenn du versuchst, das Leiden, das Sein zum Leiden, dann leidest du. Und dann kannst du nicht sagen, ich wusste doch nicht, was ich tat. Oh. Haben wollen ist Leid. Immer. Der Freude habhaft zu werden, trennt dich von der Freude. Automatisch. Also der Versuch, dich kennen zu wollen, bestraft dich sofort mit Sehnsucht nach dir. Wow. Aber die Freude ist immer noch da. Ja, was tun, ne? Die Freude sein, aber sich freuen. Ja, die Freude sein. Die, den du nicht sein kannst, weil der Rest geht ganz von allein. Wie immer. Es klappt, klappt, klappt. Ja, also ich kann nur drauf, die Attraktion, es wird so attraktiv, das, was du nicht haben kannst. Aber desto mehr du dich bemühst, desto mehr brennst. Diese Hilflosigkeit, eigentlich diese Übung der Hilflosigkeit, die Natur von Freude ist. Die Nutzlosigkeit. Dass nichts nützt. Was immer getan oder nicht getan ist, nützt nichts. Diese Nutzlosigkeit, diese Sinnlosigkeit, die in sich Freude ist. Wo du eigentlich denkst, das will ich nicht. Ist das genau das, was dir das bringt, was dich zufrieden macht? Vollkommene Selbstzufriedenheit in der vollkommenen Nutzlosigkeit von Dasein. Ja. Ich habe noch nicht eine Frage, aber dieses Haben wollen. Das ist, bleibt einfach da, das ist keine Chance, das irgendwie aufzunehmen. Nee. Der Liebhaber möchte ständig das Geliebte besitzen. Das Bewusstsein möchte ständig das Sein beherrschen. Kennen. Kommst du nicht raus. Das kann bei einem sich mal beruhigen, aber dann hat es Milliarden andere, wo es weitergeht. Aber das Beruhigen ist ein Scheinberuhigen. Auch wenn du älter wirst und scheinbar das Suchen weniger wird, ist ein Schein weniger. Keine kommen. Und wen kümmert es überhaupt, ob es bei einem sich beruhigt oder nicht? Ich finde es unangenehm. Ja und? Meinst du, es kümmert wen? Nee. Ob du das jetzt unangenehm findest? Wie wichtig nimmt man sich eigentlich? Dass man denkt, das Sein hat ein Interesse, ob es dir gut geht. Es gibt einen Scheiß drauf, ob es dir gut geht. Das genießt dich im Gut und im Schlechtgehen. Genauso, es macht keinen Unterschied. Was hat es überhaupt ein Interesse, ob es dir gut geht? Wenn es gar nicht weiß, ob, es hat gar keinen Vorteil, ob es dir jetzt gut oder schlecht. Es kennt dich doch als Vorteil oder Nachteil nicht. Es braucht keinen Vor- oder Nachteil. Es kennt dich noch niemals als was du. Es hat irgendein Interesse an dir. Wenn es das Sein grämt sich, wenn es dir schlecht geht. Ja. Aber das ist diese vollkommene Rücksichtslosigkeit. Da ist Freude. Weil dieser kleine Wicht, der in seiner Wichtigkeit noch so gerade daran glaubt, dass das Sein sich um ihn kümmert. Es kümmert sich absolut um dich, aber vollkommen rücksichtslos. Es gibt dir alles und nimmt dir nichts. Oder umgekehrt. Es nimmt dir alles und gibt dir nichts. Keiner. Ja. Als wenn das Sein irgendwas davon hätte, wie es dir geht. Aber dass sich wirklich keine Sau darum kümmert, wie es dir geht, nur niemals du, das ist doch die stille Freude. Guck mal. Was für ein Scheiß Sein würde es denn, was würde das für ein Sein sein, das sich darum kümmert, wie es dir geht? Hm? Willst du wirklich das Sein sein, das sich um dich kümmert? Hm? Du merkst ja, wenn du das Sein bist, was sich um dich selbst kümmert, hast du wirklich Schwein. Nicht bist du im Schweinestall das Sein. Aber man muss Schwein sein, nicht Schwein haben. Aber du willst ja Schwein haben. Hey Christa? Was? Du willst mich vorhin schon wieder abwürgen. Christa, die Bürgerin. Ein Schwein reicht. Der Fisch wartet auf uns. Was? Was? Was für ein Fisch? Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mal, was für ein Fisch. Nee. Muss man wissen. Ja, ich will wissen. Man muss wissen, wie er mit Vornamen heißt. Ich will auch wissen, was er vorher gemacht hat. Ja. Ich esse keine Osho-Fische. Ich esse auch keine, was? Ja, ich will doch die Geschichte wissen von dem, was ich esse. Komm her. Wer ihn gemacht hat, welcher Name er hatte, ob der Vater ein Arschloch war. Komm her, ich esse doch nicht jeden Fisch. Guck mal, er isst jeden Fisch. Er will noch niemals wissen, wie er heißt. Unsere Kühe hatten alle Namen. Die Schweine nicht, das war komisch. Nur die Säue, die hatten auch Namen. Aber die Schweine nicht. Und wenn die Schweine geschlachtet wurden, konnte mein Vater dabei sein. Aber bei keiner Kuh. Kein Bullen. Der ist abgehauen. Den hast du den ganzen Tag nicht gesehen. Der hatte so eine Beziehung zu Erna. Ich habe mich immer gewundert, wo ist denn Papa? Als Kind macht dir das nichts aus. Das war Erna. Nächste Woche kommt Frieda dran. Das ist verrückt, dass man, desto älter man wird, immer so sensibler wird über irgendwelche Sachen. Ne? Man sich immer mehr da reinversetzen kann in das Tier. Ne? Können viele. Prakash? Du nicht? Du isst jeden Fisch, ich weiß. Es gibt diese Lokalien, da sitzt, kannst du draußen einen aussuchen, die schwimmen da rum und dann wirst du, das ist doch Wahnsinn, ne? Guckst du es in die Augen und dann hast du ihn hinter im Bauch. Und dann sagt mir nur einer hat hier irgendeine Moral oder irgendeine Sensibilität in sich, von irgendwelchen Gourmets. Aber dann für Afrika-Hilfe spenden. Aber erst dem Fisch ins Auge gucken, bevor ich ihn schlage. Ist das Menschlichkeit? Ja. Ich stoppe auch für Tiere. Aber ich will meinem Fisch in die Augen gucken, bevor ich ihn esse. Ne? Christa, stoppst du auch für Tiere? Ich fahre gar nicht Auto. Aber Fahrrad. Was meinst du, wie viele da auf dem Weg bei dir sind? Kleine Würmer und Dinge und so, wo du überall rüber geigst mit deinem Fahrrad. Du Mörder. Aber Größe, die habe ich mir nicht erwischt. Was hat das mit Größe zu tun? Du duschst ja auch jeden Tag. Ja, was meinst du, wie viel du da abkillst auf deinem Ding? Jeden Zentimeter sind mehr Bakterien als Menschen auf der Welt. Und die tötest du einfach mal so. Jeder Duscher ist ein Mörder. Kaltduscher auch. Auch Warmduscher. Und wie heißt du denn? Und dann gibt es so Vegetarier, ich esse nichts, was einen Namen hat. Wenn sie den Blumenkohl einen Namen geben würden, können sie nicht mehr essen. Fritz der Kohl. Was? Fritz der Kohl. Ja, was man also für Regeln für sich findet. Oder? Helmut, ne? Helmut. Kohl. Du kannst keine Birne mehr essen, weil unser Bundeskanzler so aussieht. Ich will meinen Bundeskanzler heute nicht essen. Und wir gerne auf den Tisch kommen. Ja, na gut, dann lasst euch den Fisch gut schmecken und habt genug Wein hoffentlich dabei, damit er ihn runterkriegt. Oder gebt dem Fisch erstmal Wein. Wer fragt den Fisch überhaupt, ob er von euch gegessen werden will? Also ich als Fisch möchte von keinem von euch verspeist werden. Da möchte ich doch dann, da bin ich, wäre ich wählerisch. Möchte nicht in jedem Bauch landen, ne? Muss schon ein Sexpack sein. Dann. Haut rein. Das ist doch richtig auf dem Ding. Ja, so machbar.